WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, auf die Sekunde genau heute. So muss das sein. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, Freitag. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Michael. Michael ist 60. Ja. Hallo Michael. Ich grüße dich, lieber Jürgen. Ja, ich grüße dich auch. Einen wunderschönen guten Morgen nach Köln. Ja, vielen Dank. Und ich rufe nochmal an zu deiner Themennacht diese Woche. Mhm. Das Glück. Glück im Unglück. Glück im Unglück, ja. Genau. Und es ist ja immer sehr spannend zu hören, wie viel Schicksale so die Menschen alle haben. Ja. Und da sage ich mal, ich habe Glück im Unglück gehabt. Ich habe eine schwarze Witwe kennengelernt. Aha. Eine schwarze Witwe heißt, ich war der Dritte in einer Reihe von Männern. Ja. Da waren schon zwei Herren vor mir gestorben. Mhm. Einer direkt noch in der Ehe, der zweite ein paar Jahre später. Aber da er Kinder von dieser Frau hatte, hat er schon in dem Haus, in dem er mit ihr lebte, 5 Jahre im Keller gelebt. Und anschließend hat er noch 2, 3 Jahre weitergelebt. Nachdem er dann das auch noch geschafft hatte auszuziehen, dann war es vorbei. Habe ich nicht verstanden. Er ist ausgezogen und... Er ist dann ausgezogen in einen Nachbarort. Mhm. Also das alles spielt hier im Rhein-Main-Gebiet. Ja. Und ja, aber er hat das einfach, seine Depressionen nicht mehr verkraftet. Der erste Mann war auch depressiv. Mhm. Ich bin auch sehr schwer depressiv geworden in dieser Beziehung. Ja. Und schließlich, endlich hatte ich noch gerade die Kraft, mich von dieser Frau zu trennen. Also nochmal, die Frage, mir war wirklich gerade im ersten Moment nicht klar, was du mit schwarzer Witwe meinst. Das heißt, wenn da vorher... Es gibt ja diesen Ausdruck schwarze Witwe für Frauen, die Männer umbringen. Ja. So, jetzt hat sie ja diese Männer nicht tatsächlich umgebracht, aber die sind sie ja weggestorben. In die Krankheit getrieben, so dass sie hinter ihr weggestorben sind. Aha. Und sie hat überall den finanziellen Vorteil gehabt, in sehr großem Maße. Oh, dann war die Frau sehr reich, als du sie kennengelernt hast. Ja, sie war relativ reich und ich war auch nicht unvermögend. Aber sie hat mich mein Vermögen gekostet. Wie viel hast du verloren an sie? 300.000 Euro. Boah. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also diese Frau hat dich dann wirklich irgendwie auch so in die seelische Finsternis, in die Krankheit getrieben? Und zwar so schwer, dass ich noch bis vor knapp 2 Jahren damit zu tun hatte. Und du warst vorher nicht depressionserkrankt? Nein. Aha. Was hat die Frau denn gemacht, dass sie dich so runtergezogen hat? Das ist das ganz Geschickte daran, dass es kein Bild gibt, dass du sagen kannst, sie hat dich niedergemacht oder sowas, sondern umgarnt mit Freundlichkeit, aber dafür gesorgt, dass immer alles bezahlt worden ist. Und dann gab es so Kleinigkeiten, dass dann hieß, ja, ich bin nur wichtig, meine Mutter ist wichtig, meine Kinder sind wichtig, du stehst erst an 5. Stelle, mhm. Also du müsstest mehr machen, ja. Du könntest beruflich noch erfolgreicher werden und wenn man 300.000 Euro einsetzen kann, dann ist man schon relativ erfolgreich. Für was hast du diese 300.000 Euro denn ausgegeben, verloren? Was hat sie damit gemacht? Das war sehr interessant, da ist sehr viel Geld für die Kinder und für sie selber draufgegangen. Dann haben wir uns sehr ausgiebige Urlaube geleistet. Gott sei Dank hatte ich da wenigstens auch noch dann was davon. Mhm. Und wenn du 4 Menschen, also da war auch noch eine Mutter dabei, die im Nachbarhaus wohnte, dann geht das über ein paar Jahre, wenn da 4, 5 Jahre draufgehen, geht das relativ schnell weg, wenn du 2, 3 Autos fährst. Die Kinder beschenkst mit Motorrädern. Allerdings sagtest du, dass sie auch sehr vermögend ist. Warum hat sie dann immer dein Geld genommen und nicht eigenes Geld für ihre Mutter zum Beispiel? Ja, angeblich gab es immer keins. Ach so, es war irgendwie festgelegt oder irgendwas. Ja, das war Haus, also Immobilien. Ja, ne? Ja, verstehe. So, und die hat dich psychisch richtig subtil fertig gemacht. Ja. Genau. Und obwohl du ein gestandener Kerl bist, hast du das richtig mit dir machen lassen. Ich war Manager in großen Firmen in Deutschland, ne? Kann ich ja so sagen. Hast du eine Erklärung, warum diese Frau so eine Macht hat ausüben können auf dich? ich denke mal, dass wenn ein Mensch das Wort Liebe nicht und Zuneigung nicht kennt und der andere aber diese beiden Worte kennt und sie auch gerne ausfüllen möchte, bist du immer verloren in dem Augenblick. Warum bist du nicht früher von ihr weggegangen? Ich habe es zu spät gemerkt, weil ich da schon ziemlich in der Depression drin war. Mhm. Ich war also schon im Krankenhaus und dann sind mir erst so ganz langsam die Augen aufgegangen. Und jetzt hat sie wieder einen Mann. Sie hat ihn direkt nach dem Tod seiner ersten Frau 10 Monate später geheiratet. Und ich sage das mal so ganz platt. Sie hat es da auf eine sehr, sehr hohe Pension und Rente abgesehen. Aber nochmal zu dir. Ja. Du hast dann den Absprung geschafft. Wie, richtig. Wie kam das? Das kam ziemlich überraschend, dass sie mir ich lag krank mit einer Grippe im Bett. Mhm. Und wir haben uns kurz 2 Tage vorher über Konten unterhalten und unter anderem darüber, dass ich gesagt habe, pass mal auf, also es wäre ja ganz nett, wenn du dich auch mal mehr beteiligen würdest. Und sie kannte so die Kontostände und dann sagte sie zu mir, naja, du bist ja sowieso krank und jetzt ist ja nicht mehr viel da, das ist so wirklich wörtlich gefallen. Das war das Erste und dann 2 Tage später stand an meinem Krankenbett die Polizei und hat gesagt, die Frau möchte sie hier nicht mehr sehen und sie haben das Haus sofort zu verlassen. Ach. Na, also hast du nicht Schluss gemacht, sondern sie hat dich quasi rausgeschmissen. Ja, ja, das war das. Ich hatte so diesen Gedanken in mir, ich trenne mich, aber sie war noch einen Schritt schneller. Mhm. Und dann bist du rausgegangen aus dem Haus. Dann bin ich natürlich rausgegangen. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja richtig wie im bösen Film. Das ist also wirklich Horror pur gewesen. Ist das eine böse Frau gewesen? Ja. Und die Kinder haben, also sie hat 2 Kinder und die ältere Tochter, die selber in dem Alter meiner Tochter ist, die Kinder sind jetzt so um die 30 Jahre alt, die sagt, ich habe kein Verhältnis zu meiner Mutter und die hat sich auch ziemlich gelöst. Wie lange bist du jetzt weg von der Frau? Das sind jetzt knapp 10 Jahre, aber ich habe noch, wie ich sagte vorhin, noch einige Jahre mit der Depression verbracht, bis ich das alles verwunden habe. Ich hoffe, dir geht's heute wieder gut und besser. Da muss ich dazu sagen, dass heute geht's mir ausgesprochen gut. Ich hatte vorher schon eine Lebensbeziehung, die war eigentlich perfekt, aber die Frau hat sich leider per Suizid aus dem Leben verabschiedet. Mhm. Und dann bist du sowieso schon mal sehr gekennzeichnet im Leben. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ja. Aber worum es mir eigentlich hauptsächlich ging, die andere Seite dieses Glücks zu sehen. Ich habe wirklich das Glück gehabt, ich bin mit dem Leben davon gekommen. Mir geht es heute sehr gut, ich bin jetzt 60 Jahre alt. Also mit dem Leben davon gekommen heißt, du hättest wirklich die Sorge gehabt, dass diese Frau dich so fertig macht, dass du eventuell sogar sterben hättest können, wollen? Ich war in einer Universitätsklinik und die Ärzte haben mir gesagt, es ist ein Wunder, dass sie noch leben. Aber warum? So depressiv war ich. Kann man an einer schweren Depression sterben? Man ist ja oft suizidgefährdet. Ah, so gesehen, verstehe. Ja. Mhm. Und das wäre die Frau gewesen? Das wäre die Frau eindeutig schuld gewesen? Das Wort Schuld fällt mir heute schwer zu sagen. Weil du hättest ja auch früher gegensteuern können. Ja, es ist immer meine eigene Schuld, dass ich nicht früh genug gegangen bin. Da gehören immer 2 zu. So ist es. Ja. Aber worum es mir hauptsächlich geht, einfach zu sagen, selbst wenn sowas, und du hast ja noch viel schlimmere Fälle, jetzt sage ich mal krankheitsmäßig oder sowas, immer wieder zu sagen, irgendwo schlummert manchmal das Glück auf einer Seite, von dem man, mit dem man im ersten Moment gar nicht rechnet. Das stimmt, in der Tat. Und man muss es dann aber auch sehen und auch beim Schopf fassen. Ja, das ist was ganz Wichtiges. Das ist richtig, ich habe die Gelegenheit in der Zwischenzeit beim Schopf gefasst. Ich bin heute mit 60 am Studieren. Ach, was studierst du? Psychologie. Das ist ja doll. Einfach so oder mit einer Berufsperspektive noch? Ich möchte gern für Senioren noch tätig werden, weil ich weiß, dass da vieles im Argen liegt. Ja. Und ich bin so in 2-3 Jahren fertig und dann kann ich also noch gut 10 Jahre was tun. Wunderbar. Wenn mir das Leben diese Zeit noch lässt. Großer Markt, der da auf uns alle zukommt. Es gibt ja immer mehr. Gerade im Bereich Senioren. Natürlich. Ja, Michael, sehr toll. Dann toi, toi, toi, weiter fürs Studium. Ja, das danke. Ist lustig, einem 60-Jährigen das zu sagen, aber ich finde das super. Und danke für deinen Anruf. Und gut, dass du da rausgekommen bist. Danke dir auch und ein gutes Wochenende für euch. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Ja, danke. Tschüss, ciao. Und hier geht's weiter mit dem Roland, der ist 46. Guten Morgen, Roland. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Roland. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist ja auch nicht so schön eigentlich. Es geht um Sterbehilfe. Mhm. Und zwar zwar bin ich an Prostatakrebs erkrankt. Vor einem Jahr lag ich im Krankenhaus. Ja. Dann wurde die Prostata entfernt. Ja. Und das pathologische Gutachten ergab halt, dass es sehr bösartig ist und schon gestreut hat. Und dann waren halt 6 Wochen Bestrahlung danach. Mhm. Und jetzt habe ich halt bis jetzt Hormontherapie bekommen, die jetzt wohl auch nicht mehr anschlägt, weil der Wert immer steigt und steigt. Nächsten Monat gehe ich ins Krankenhaus für ein PET-CT, dass man schaut, wo Metastasen sind oder Geschwüre oder vergrößerte Lymphknoten, dass man das abcheckt. Und ja, wenn das so weitergeht und die Therapie nicht mehr greifen, ist ein Ende in Sicht. Und dann, weil wir die Woche des Glücks haben und dachte, boah, schön, vor allem ja war die Woche des Sterbens und ich lag im Krankenhaus, die Woche des Todes oder Sterbens. Jetzt sagte ich, Gott sei Dank, es ist die Woche des Glücks. Aber von wegen, es ging immer wieder auch um Sterben und Krebs und auch schöne Sendung, die ich gesehen habe. Und da stehe ich natürlich vor der Frage, Sterbehilfe ja oder nein. Weil ich möchte hier nicht so lang daherliegen und ja, das ist eigentlich meine Frage an dich, wie du darüber denkst. Du bist ja zunächst mal Gott sei Dank noch nicht so weit, dass du bist ja noch agil. Und ja, Gott sei Dank. Du hast auch noch nicht sehr starke Schmerzen, kann man auch das nicht so sagen? Hast du nicht? Also Muskulatur ist zurückgegangen natürlich. Ja, ja, natürlich. Noch merkt man, am Kiefer habe ich so ein bisschen Empfinden an die Zähne. Also es geht schon alles langsam zurück. Nur ist ja alles erstmal entscheidend, was die CT-Untersuchung bringt. Ja, ja. Und was wird sein, wenn man dann noch mehrere Tumore im Körper entdeckt? Was ist dann weiter geplant? Die werden dann entweder operiert oder bestrahlt, obwohl das Gebiet, was man schon bestrahlt hat, kann nicht nochmal bestrahlt werden. Das ist natürlich die Krux in der Sache. Da muss man einfach gucken, was da rumkommt. Nicht? Ich bete zu Gott, dass es halt ein paar Knochenmetastasen sind. Okay, die kann man bestrahlen. Wenn es mehr ist, muss man gucken und dann halt. Warum denkst du jetzt in dieser jetzigen Phase schon, in Anführungszeichen, oder vielleicht auch nicht in Anführungszeichen, in Klammern, über Sterbehilfe nach? Ja, warum? Weil ich gerne das plane. Also ich möchte gern schon wissen, wie das nachher abgeht. Also es wird nicht mehr ewig dauern. Also es ist ja in absehbarer Zukunft. Also für den schlimmen Fall, dass es nicht mehr zu heilen ist, gehst du davon? Jetzt ist ja nicht mehr heilbar, das ist ja schon mal Fakt. Also das ist Fakt, davon gehst du aus und das hast du auch akzeptiert. Nee, davon gehe ich ja nicht. Also ja, das ist ja so, sagen ja die Ärzte, das ist halt so. Dann gibt es irgendwann eine Behandlungsphase, die vielleicht auch nochmal sehr anstrengend ist für dich. Ja. Und in der Endphase besteht natürlich die Möglichkeit, auf eine Palliativstation oder in ein Hospiz zu gehen. Ja, und da bin ich natürlich, da bin ich noch zu keinem Ergebnis gekommen, weil natürlich ist Palliativ-Hospiz eine wunderbare Sache. Es wurde einem geholfen und alles ist toll, aber meine Familie wohnt in Sachsen, ich bin hier. Meine Freunde werden auch nicht immer fort können und hast sie nicht gesehen und ich möchte einfach nicht ewig. Ich möchte selber den Zeitpunkt bestimmen, wenn ich denke, das Leben ist nicht mehr so lebenswert, wie ich mir das vorstelle, dass ich dann, ich möchte eigentlich einfach nur die Option haben. Nicht, dass ich mich das Gift nachher trinke, das muss ich ja nicht. Ich möchte nur die Option haben, dass ich es könnte, wenn ich es wollte. Du läufst bei mir offene Türen ein mit dieser Überlegung, da ich ja schon seit langer Zeit ein Befürworter für diese Möglichkeit bin und dich sehr gut verstehen kann. Auch wenn man das vielleicht gar nicht in Anspruch nehmen würde. Ja. Aber die Möglichkeit überhaupt zu haben, würde mich als Schwerstkranken, und in deinem Fall scheint das ja auch so zu sein, schon sehr beruhigen. Ja, dass man, wenn es wirklich nicht mehr geht, dass man sagen kann, nun erlöst mich und gebt mir das Zeug und schenkt mir den Tod. Ja, man könnte, wenn man wollte, es kann natürlich auch was sein, boah, nächste Woche kommt vielleicht mein Bruder mich besuchen. Dachte ich, ja, eine Woche will ich noch. Dann haben wir die Fußball-WM, sag ich, oh, das will ich vielleicht auch noch mir angucken. Ja. Also man muss es ja nicht machen, aber wenn man weiß, man könnte es. Es können in der Tat noch sehr schöne Zeiten vor dir liegen. Das mag sein, Selbst berichten Patienten auf den Palliativstationen und auch in den Hospizen für sehr intensive Lebenszeit, die sie dort verbracht haben. Dennoch bin ich da ganz auf deiner Seite. Nur das geht in Deutschland nicht, das weißt du. Die Gesetzeslage ist leider so. Doch, es gibt ja passive Sterbehilfe, gibt's schon. Ja, passive. Das heißt unter Unterlassung von lebensverlängernden Maßnahmen. Das heißt, das passiert ja schon im Hospiz. Nee, man kann aber wohl auch ein Mittel geben und sich dann entfernen und dann... Das macht aber kein Hospiz und das macht auch keine Palliativstation. Nein, aber es gibt aber wohl die Möglichkeit. Ich hatte auf Arte mal eine Sendung gesehen. Ja. Dafür musst du aber einen Mediziner finden, der das macht. Ja, das ist ja das Problem. Ja, das ist das Problem. Aber den findet man nicht. Ich finde mal nicht so einfach. Oder du musst jetzt schon einfädeln, dass du in die Schweiz gehst und zu einer Sterbehilfeorganisation. Ja, da brauchen wir so um die 8.000 Euro etwa. Das kostet sehr viel Geld und das ist alles auch nicht so einfach. Und da muss man irgendwann auch als Schwerstkranker in die Schweiz fahren. Und das ist auch nicht schön, in irgendeinem öden Sterbezimmer da zu liegen. Und ja, das ist ein Dilemma. Das ist ein Dilemma. Auch Sterbehilfe Deutschland e.V., da zahlt man 200 Euro im Jahr Mitgliedsbeitrag. Und die brauchen natürlich bis zum halben Jahr, bis die Unterlagen anfordern, das alles überprüfen und so, das würde auch noch gehen, aber das ist mir nicht so richtig groß, oder weiß ich nicht so recht. Ja, da würde ich auch von abraten. Die einzige legale Möglichkeit in Deutschland ist wirklich, dass du einen Mediziner findest, der dazu bereit ist. Ja. Das Prozedere ist dann, dass der Mediziner dir etwas hinstellt und dann den Raum verlässt. Ja, dann ist er nicht justiziabel, ist der Vorgang nicht. So läuft das in Frankreich auch, ja. Aber ich kann das völlig verstehen und wenn ich du wäre, würde ich das ganz genauso denken und es wäre eine Beruhigung einfach. Also könnte ich den Weg einschlagen? Ich bin der Letzte, der das über einen Menschen entscheiden darf. Ich kann es dir von mir sagen, ja, ich würde es so machen und ich finde es moralisch auch völlig in Ordnung, das zu tun. Obwohl man ja in Deutschland Jahrzehnte da Sturm gelaufen ist, wenn man nur diesen Gedanken aussprach. Mittlerweile gibt es aber da sehr viel differenziertes Denken auch schon. Und ich bin optimistisch, dass in den nächsten Jahren, das wird dich nicht mehr, vielleicht mich auch nicht mehr betreffen, aber da wird sicher auch eine Änderung gesetzlich in Aussicht stehen. Lieber Roland. Gut, da wollen wir das nicht länger in die Länge ziehen. Ja. Wenn du mich verbinden könntest mit der Psychologin. Sehr gerne, sehr gerne. Dann bitte ich dich aber aufzulegen, so funktioniert das und sie ruft dich gleich nochmal an. Okay, danke schön. Dann schönes Wochenende und schönes Sendung noch. Dankeschön, ich wünsche dir auch alles Gute. Danke Tschüss, schön. Roland. Tschüss. Ciao. So, Roland war ein schönes Stichwort. Ist euch, das frage ich jetzt mal die Fernsehzuschauer, ist euch irgendwas aufgefallen heute an unserem Bild? Ist alles so wie immer? Eigentlich nicht. Denn Roland Lohr, mein langjähriger Mitarbeiter, und edler Spender dieses sehr schönen weißen Hirsches hat den Hirsch gestern mitgenommen und hat ihn gewaschen und poliert. Ich nehme ihn mal hier runter und er sieht so schön aus. Er ist ja eine Kostbarkeit. Wir haben ja nur diesen einen einzigen Hirsch und der wird jede Nacht nach der Sendung weggeschlossen in einen Schrank, damit bloß nichts rankommt. Und ich schimpfe immer alle aus, die irgendwie irgendwas damit machen oder ihn anfassen, weil diese kleinen... hier auf dem Geweih, diese kleinen Verzahnungen sind natürlich höchst sensibel und können schnell abbrechen. Er glänzt. Könnt ihr das sehen, dass er, wie schön er glänzt? Ich hoffe, das kann man so ein bisschen sehen. Er ist also blitzblank poliert und ganz toll. Und vielen Dank an Roland. Jetzt kommt er wieder dahin, wo er immer steht, nämlich hier hinter mir. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Er ist unglaublich alt schon. 10 Jahre, 15 Jahre, keine Ahnung. So, meine Lieben, hier ist Dora. Dora ist 55. Guten Morgen, Dora. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich nach 8 Jahren Bekanntschaft oder Freundschaft von meinem Freund vergewaltigt worden bin. Nach 8 Jahren Freundschaft bist du vergewaltigt worden von deinem Freund? Ja. Was ist da passiert? Mitten in der Nacht. Also ich bin immer freitags bis sonntags habe ich immer bei ihm gewohnt. Mhm. Und auf jeden Fall ist er schon früher schlafen gegangen. Mhm. Ich bin eine Stunde später ins Bett gegangen und gegen 4 Uhr nachts hat er dann an meinen Kleidern gezerrt, an meinem Schlafanzug und ich bin dadurch wach geworden. Ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht, ich möchte schlafen, lass mich bitte. Mhm. Hör auf, lass es sein, lass mich schlafen. Und er hat einfach nicht aufgehört. Er ist richtig rabiat geworden, hat mich gewürgt. Ich hatte überall blaue Flecken. Mit den Knien hat er zwischen die Beine gedrückt, dass alles blau geworden ist. Und im Endeffekt hat er es auch geschafft. Das ist ja immer ganz schrecklich, wenn einem Menschen das passiert. Aber nach 8 Jahren Freundschaft und inniger Beziehung, waren das gute 8 Jahre? Ich habe ihn damals in der Psychiatrie kennengelernt und er war ein sehr ruhiger Mensch und ich konnte mich über vielen Sachen mit ihm unterhalten. Mhm. Es hat auch ganz lange gedauert, bis ich das erste Mal dann da geschlafen habe. Ja, ich wusste aber nicht, was er angestellt hatte. Was hatte er angestellt? Ich habe jetzt im Nachhinein mit seiner Ex-Frau gesprochen und die hat mir erzählt, was er mit ihr gemacht hat. Erste Mal hat er sie fast zu Tode geprügelt, war dann kurzzeitig in der Klinik und beim zweiten Mal hat er sie bewaffnet aufgelauert im Gebüsch und hat sie gezwungen, in den Kofferraum zu steigen und hatte schon Klebeband und Messer und alles dabei. Das hat sie mir erzählt und dafür ist er ein Jahr in die geschlossene Psychiatrie gekommen. Und da habt ihr euch kennengelernt? Weil da haben wir uns kennengelernt, ja, weil ich hatte einen Suizidversuch hinter mir. Mhm. Aber warum, warum hattest du ihn nie gefragt, warum er in der Psychiatrie ist? Ich habe ihn öfter gefragt. Ich sage, wir sind zusammen, das ist eine Vertrauenssache. Erzähl mir doch bitte, was vorgefallen ist. Ja, die hat mich so bedrängt, da habe ich sie verprügelt. Da habe ich gedacht, naja, jeder Mann kann mal in eine Situation kommen, wo ihn die Frau so bedrängt und fertig macht, dass er mal zuschlägt. Ja, aber so habe ich mir das zurechtgelegt. So schnell wird man dann auch nicht in die Psychiatrie eingewiesen. Und du hast also wahrscheinlich dann nicht weiter nachgebohrt, um die Einzelheiten. Ja, er hat dir immer gesagt, lass mich dann noch mit in Ruhe. Ich will da nicht drüber reden. Nochmal zu dem Vorfall dann in der Nacht. War er dabei klar im Verstand oder war er besoffen? Nee, er war aber klar im Verstand und sagt aber bei der Polizei aus, bitte? Nee, ich habe nichts gesagt. Erzähl mal. Er sagt bei der Polizei aus, also ich wäre ihm körperlich überlegen und er wüsste von nichts, er hätte nichts gemacht. Wie ging das denn dann aus und weiter in der Nacht? Ja, er hat sich befriedigt. Ja. Ja, und drehte sich dann um und sagte, dann lass mich in Ruhe. Was hast du dann getan? Ich habe einen kleinen Hund, meinen Hund genommen und bin dann direkt nach Hause gelaufen und bin dann die ganze Nacht rumgelaufen zum Arzt und zu einer Freundin und hin und her. Und du warst in der Nacht noch beim Arzt? Ja. Und hast es dokumentiert? Ja. Hm. Warst du auch bei der Polizei schon dann? Bei der Polizei war ich dann 3 Tage oder 4 Tage später. Wie lange liegt dieser ganze Vorfall eigentlich zurück? Jetzt etwas über 3 Monate. 3 Monate? Mhm. Mhm. Was ist jetzt, es hat wahrscheinlich auch keine Gerichtsverhandlung gegeben. Nein. Die wird wohl im Februar, März sein, ne? Hast du mit ihm denn nochmal Kontakt gehabt danach? Nein, das nicht, ne? Aber ich habe wirklich Ängste, wenn ich draußen spazieren gehe und... Der ist nach wie vor auf freiem Fuß? Ja, der ist nach wie vor, kann der hingehen, wo er will. Und er weiß, dass du ihn angezeigt hast, klar? Ja, das weiß er. Mhm. Er ist ja auch vernommen worden dazu. Mhm. Wie gesagt, ich bin ihm überlegen, sagt er. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, wie er sowas sagen kann. Ja, wie kann er das sagen? Bist du rein körperlich ihm überlegen? Bist du größer, stärker? Ich bin kleiner. Kleiner sogar? Ja, und ich habe Parkinson und MS. War zweimal dieses Jahr wegen einer halbseitigen Lähmung im Krankenhaus. Ja, aber dann wird diese Aussage da vor Gericht sofort zerplatzen. Das ist doch völliger Blödsinn, wenn er sagt, du bist ihm überlegen. Ja, die Beamtin hat auch gesagt, würde sie nicht verstehen, diese Aussage. Wie ist er denn von der Statur her? Ja, er ist so 1,80 groß, schlank. Ja. Macht Gartenarbeit, ist also immer kräftig dabei. Also ganz eindeutig ist er körperlich dir überlegen, da braucht man gar nicht weiter reden. Ja. Mhm. Jetzt ist das Problem, also erstmal, dass das passiert ist, ist natürlich schon furchtbar für dich, dass das vorgefallen ist. Und die Angst jetzt im Moment, der könnte auftauchen. Ja, ich habe schon mein Wohnungsschloss ausgetauscht. Das ist auch richtig so, weil hatte er einen Schlüssel? Er hatte einen Schlüssel, den hat sein Bruder aber hier abgegeben, aber ich weiß ja nicht, ob er hier einen nachgemacht hat. Mhm. Gibt es irgendwelche Zeichen von ihm? Schickt er eine Mail oder einen Brief oder ruft er an und legt auf oder macht er irgendeine seltsame Sache? Nee, gar nichts. Zum Beispiel, wenn sein Sohn ihn anruft und fragt nach mir, dann tut er so, als wenn gar nichts vorgefallen wäre. Mhm. Aber offensichtlich scheint dieser Mensch psychisch gestört zu sein und auch nicht kalkulierbar. Ja, ich, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Seit einem Dreivierteljahr hat er sich so verändert. Immerhin warst du 8 Jahre mit dem zusammen. Ja, aber wie kann ein Mensch 8 Jahre lang hinterm Berg halten mit seinen Problemen? Tja, das gibt es alles. Das gibt es alles. Ja. In diesen 8 Jahren, gab es denn da mal, jetzt im Nachhinein, wenn du im Nachhinein drüber nachdenkst, mal doch Momente, die dich irritiert haben? Ja, er hat immer versucht, meine Freunde schlecht zu machen. Mhm. Also, das sind keine guten Freunde. Mhm. Und ich habe eine türkische Freundin, Türken sind alle, ne, mhm, so halt alles runtergemacht und wollte keinen Kontakt zu denen. Und es gab aber keinerlei Gewaltanwendung. Nein, das, nur seine Mutter, die ist fast 90, die schreit da fast täglich an. So, dass ich vom Dachboden bis unten höre, wenn er schreit und auf den Tisch haut und ich dann runtergehe und sage, lass deine Mama in Ruhe, die ist alt, die ist dement, die versteht das nicht mehr, die hat das in 5 Minuten wieder vergessen. Und dann macht er einfach weiter. Lebt er denn alleine mit der Mutter in dem Haus? Ja, und er lebt alleine mit der Mutter in dem Haus. Das heißt, er muss sich um die Mutter auch kümmern, wenn die 90 ist? Ja, und aber sie ist noch sehr, sehr selbstständig, außer dass sie dement ist. Naja gut, das birgt ja nun doch gewisse Schwierigkeiten in sich und ist eine seltsame Konstellation, dass einer, der selbst psychisch offensichtlich so gestört oder so krank ist und dann noch mit einem anderen alten, sehr alten, kranken Menschen zusammenlebt. Ja. Das ist ja auch alles höchst heikel. Ja, sie sitzt da manchmal auf der Bank und weint und dann tröste ich sie, beziehungsweise habe ich sie getröstet. Und das ist wahrscheinlich für die alte Frau auch schlimm, dass du jetzt plötzlich weg bist. Ich nehme an, das hat nicht, dass sie das mitbekommt und dass sie das traurig macht. Mhm. Ich kann ja nicht hingehen und sie trösten. Was geht einfach nicht. Nee, das geht nicht. Das verstehe ich schon. Hat die Polizei dir irgendwelche Ratschläge gegeben, was du tun sollst oder wie du auch mit deiner Angst vor ihm umgehen sollst? Ja, die haben mir eine Vertrauensbeamtin haben die. Mhm. Da, mit der kann man jederzeit sprechen. Mhm. Die macht auch Hausbesuche. Ja. Und dann gibt's eine Frauenberatungsstelle, da kann man jederzeit hingehen. Mhm. Die begleiten mich auch zu Gericht, dass ich da nicht alleine bin. Mhm. Ja, und klar, die überwachen dich nicht rund um die Uhr. Das machen die nicht, das ist schon klar. Mhm. Hast du denn jetzt auch schon Kontakt zu einem Psychologen aufgenommen bezüglich einer Therapie? Ich habe dadurch, dass ich selbst in meiner Klinik war, ein Psychiater, zu dem ich sehr guten Kontakt habe und mit dem ich mich auch unterhalte, sehr viel. Und macht auch Hausbesuche bei mir sogar. Ah ja, das ist gut. Und mit dem habe ich mich auch viel darüber unterhalten. Das heißt, und er sagt, irgendwann wird das auch wieder sich normalisieren und das wird aus dem Kopf langsam rausgehen und sie haben schon so viel geschafft, das schaffen sie auch noch und das glaube ich auch, aber ich verstehe natürlich deine wirklich reale Angst, solange der nicht hinter Schloss und Riegel ist oder wieder in der Psychiatrie, dass du einfach Angst vor dem hast. Ja, ich glaube noch nicht mal, dass er bestraft wird. Und das ist meine große Angst, dass er dann, wenn er gesagt kriegt, ja, sie können nach Hause gehen, dass er. Bin ich mir nicht sicher. Dann, vielleicht keine Strafe im Sinne von einer Gefängnisstrafe, aber sicherlich von einer Einweisung. Es könnte sicherlich wieder eine Einweisung in eine Psychiatrie werden und geben. Mhm. Dora, ich möchte zunächst, dass du auch mit meiner Psychologin jetzt nochmal sprichst. Und dann wird dir meine Psychologin auch noch die Kontaktdaten vom Weißen Ring geben. Mhm. Der Weiße Ring ist eine Opferorganisation, Opferhilfeorganisation. Mhm. Ich rate dir, mit den Leuten mal Kontakt aufzunehmen. Ja. Die können dich auch sehr gut beraten bezüglich deiner Angst vor dem Täter, was du vielleicht da für Tricks anwendest und was du tun könntest und wie deine Rechte da auch sind. Mhm. Ja, ich wünsche, das ist sehr lieb von dir, Domian. Ja, ich wünsche dir von Herzen, dass du jetzt durch diese schwere Zeit gut durchkommst. Tut mir wahnsinnig leid. Das ist ja ein irrer Schock für dein Leben, so etwas mitgemacht zu haben. Echt, manchmal ist es so, dass mich nur jemand anspricht, dann fange ich an zu weinen. Ja. Klar, verstehe. Einfach so, aus heiterem Himmel. Mhm, ja. Und dann gibt es wieder Tage, da mache ich gar nichts, da vermülle ich hier in meiner Wohnung. Also ist schon, meine Freundin versteht mich dann schon manchmal gar nicht mehr. Ja, aber das sollten sie schon, wenn man sich vorstellt, was da passiert ist. Mhm. Liebe Dora, du legst bitte auf und wirst von Magdalena angerufen. Alles Weitere dann im Hintergrund. Mhm. Ja, danke schön. Alles Gute und viel Kraft von Herzen. Mhm, danke schön. Tschüss, ciao. So, wir haben 1.30 Uhr auf die Sekunde. Nächste Woche heißt unser Thema Das Böse. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, denen das Böse begegnet ist. Das Böse kann ein Mensch sein, der etwas ganz Schlimmes gemacht hat. Seid ihr einem solchen Menschen schon begegnet, der etwas ganz, wirklich etwas ganz Schlimmes mit euch gemacht hat? Oder das Böse kann natürlich auch etwas Übernatürliches sein. Etwas wirklich Teuflisches, was man sich nicht erklären kann. Glaubt ihr an den Satan? Das ist unser Thema nächste Woche. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt und mir dazu was erzählen könnt, dann mailt bitte schon mal unter domian@wdr.de oder ruft nächste Woche Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung an. Thema nächste Woche, das Böse. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und hier ist die Edith. Edith ist 60. Guten Morgen, Edith. Ja, guten Morgen, lieber Jürgen. Edith, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, ich bin zu dem Thema nochmal Glück im Unglück. Das ist schön, das hat viele, viele Anrufer angezogen, merke ich schon. Ja. Ja. Es war bei mir vor 2 Jahren. Mhm. Es war an Weihnachten, kurz zuvor. Wenn ich auf Toilette ging, ich machte immer Blut. Mhm. Es kam immer Blut beim Pinkeln. Beim Pinkeln? Ja. Mhm. Dann bin ich zum Arzt, dann habe ich mein Mittel bekommen. Er dachte, das wäre eine Entzündung, aber es wurde immer schlimmer. Ja. Es war dann an Weihnachten nur noch Blut. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich nehme mal Goma, also eine Blutverdünnung, weil ich eine künstliche Herzklappe habe. Okay. Mhm. Und an Weihnachten wurden dann meine Oberschenkel ganz blau. Und am 27. Dezember konnte ich auch nicht mehr sprechen. Ach du lieber Gott, du konntest nicht mehr sprechen? Ja, es war nur noch so, hallo. Ach. Es war nur noch, es war weg. Und dann habe ich den einzigen Arzt, der hier im Ort da war, über Weihnachten angerufen. Mhm. Ich ging hin und er fragt mich, was ich nehme. Ja, eben auch Magoma unter anderem. Mhm. Er schaut mich an, er horcht und er sagt sofort ins Krankenhaus. Mhm. Ja, bin ich nach Fürth ins Krankenhaus, gehe natürlich in die Urologie, weil ich denke, ja, da ist das. Und er sagt, sie haben nichts. Ich gebe sie in die Innere. Aber ich war sofort auf der Intensivstation. Ja, erzähl das mal weiter, genau, ja. Hatte noch eine Blutgerinnung von 5%. Mhm. Und dann gaben die mich aber ins CT. Mhm. Und dann sagt der Arzt, sehen Sie das da oben? Und ich sage, ach, das ist ja hübsch. Sieht aus wie eine Rosette. War schön. Und er sagt, das ist ja im Humor. Das ist Krebs. Und ich sage, wo? Und er sagt, meine Bauchspeicheldrüse. Mhm. Wir sind fast vor die Tränen gekommen. Ich habe gesagt, ja, dann sterbe ich. Und er sagt, nein, auf die OP freuen wir uns. Ich glaube nicht, wir können sie retten. Mhm. Ich habe dann 3 Wochen auf der Intensivstation gelegen, weil ich war ja verblutet mit dem niedrigen Gerinnungswert. Mhm. Durfte 1 Woche heim. Und jetzt kommt das Verrückte noch dazu. Es war alles in Ordnung. Die Organe waren frei, die Lymphknoten waren frei. Ich ging eine Woche später rein. Mhm. Der Professor Ruprecht operiert mich. Sie kommen und sie sagen, ja, der halbe Magen ist ja draußen, ein Stück von der Leber, der Kopf von der Bauchspeicheldrüse, die Gallenblase und ein Stück vom Darm. Mhm. Alles war frei und in 3 Lymphknoten hatte der an der 1 Woche gestreut. Mhm. Dann habe ich gemeint, naja, das ist ja alles draußen, kann da nichts sein. Und der Boss sagt, nee, das geht über Blutbahnen, wer weiß, ob da schon was weitergegangen ist. Ja. Machen Sie ein 1/2 Jahr zur Vorsicht Chemo. Ja. Das habe ich gemacht. Ja. Und was soll ich? Also ich muss dazu sagen, als ich auf Reha kam, sagte ich immer, ich hatte Krebs. Du hattest Krebs? Immer, ich habe immer in der Vergangenheit gesprochen. Mhm. Und was soll ich sagen? Es ist nichts mehr da. Es ist nichts mehr da. Das heißt, ich hatte Krebs, kannst du heute immer noch sagen? Ja. Nach diesem grauenhaften, nach dieser grauenhaften Diagnose. Ja. Und dem Schock, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Da ist man ja am Ende, da denkt man ja, das war's jetzt. Das dachten alle. Mhm. Meine Freundinnen, auch mein Sohn hinterher, der hat gesagt, ich dachte mir, ich kann dich beerdigen. Ja. So geschockt war er. Ja. War das darauf zurückzuführen, dass dieser Krebs wirklich besonders gut operabel war? Dass es nicht wieder... Er war noch klein. Mhm. Und wenn das Makomar, also es muss ja irgendwo hängen geblieben sein. Mhm. Und kam mit einem Schlag in den Körper, mhm. weil 5% hat man nicht. Ich stehe immer auf 30. Mhm. 5% fängt man an zu verbluten. Ja. Und warum ich nicht mehr sprechen konnte, es war sogar schon ein großer Bluterguss an den Stimmbändern. Ja, das wollte ich gerade fragen. Nur durch was kann man da nicht sprechen? Aber jetzt ist es erklärt. Ja. Es war alles, also ich wäre innerlich... Ja, sowieso ein paar Tage später gestorben, wegen Verbluten. Jetzt ist es bei dir wahrscheinlich auch so, dass du, man sagt ja immer so 5-6 Jahre, ne, muss man... 5 Jahre muss ich. 5 Jahre, dann hat man das wirklich überstanden. Ja, wobei, das Schöne ja ist, jetzt sagen mir die Ärzte, ja, jetzt gratulieren wir ihnen. Mhm. Sie haben es wahrscheinlich geschafft. Mhm. Weil wenn das zurückkommt, kommt es im ersten Jahr. Was hat dieser Lebensschock mit dir und deinem Denken, deiner Psyche gemacht? Ah ja, okay. Also ganz am Anfang wurde ich früh wach und ich dachte mir nochmal einen Tag geschenkt. Mhm. So schlimm ist es heute nicht mehr oder so gut, aber ich bin nicht mehr in Eile. Mhm. Wenn im Supermarkt jemand sich beklagt, dass viele da sind, lass ich vor. Das ist schön, dass ich bin. Ich habe Zeit. Das ist ein toller Satz. Ich bin nicht mehr in Eile, hast du gerade gesagt. Ja. Das ist gut. Das ist ein guter Satz. Da sollten wir uns alle hinter die Ohren schreiben. Ja, ich kann auch heute, also ich habe mir noch nie beschwert, wenn ich lange warten musste. Mhm, aber jetzt, ich lasse es vor und ich sage, wissen Sie, ich bin so froh über jeden Tag, den ich noch habe. Du freust dich auch, wenn du warten musst. Ja, mir ist es egal. Ja, genau. Ja. Und ich mache auch Spaß wie immer. Ich lebe mein Leben total. Und ich habe was ganz Tolles gemacht. Ich bin ja schon seit 11 Jahren in Rente. Mhm. Also ich war schon mal 17 Monate in 13 Krankenhäusern. Ich bin schon ein paar Mal von der Schaufel gesprungen. Mhm. Und jetzt wollte ich wieder was dazu verdienen. Mhm. 400 Euro zur Rente. Aber keiner will mich. Mhm. Da kam ich heim und ich sagte, mein Sohn ist während der Chemo zu mir gezogen. Was auch gut war. Ja. Weil die letzten 2 Monate waren schlimm. Mhm. Und ich komme heim und ich sage, du, keiner will mich mehr. Jeder sagt, nein, sie waren wieder krank. Der beste Satz war, ja, wenn sie sterben. Ah ja, sag ich, stimmt ja, dann will man von Rente von ihnen. Mhm. Ich dachte mir, da will ich gar nicht arbeiten. Hör ich daraus, dass du doch was bekommen hast? Jetzt nein, nein, nein, nein, nein. Mein Sohn sagt, Mutter, ich mach dir alles, mach dich selbstständig. Ich sage, mit was? Und er sagt, dann was dir Spaß macht, der macht eine Handbewegung. Und ich denke mir, was will er? Und er sagt, Mutter, du bügelst doch gerne. Ach. Ich sag, ja. Er sagt, wir machen einen Bügelservice auf. Ach, das ist ja toll. Den habe ich jetzt. Das ist ja toll. Und ich habe Kunden. Siehst du, wenn du um die Ecke wohnen würdest, könnte ich hier immer meine Hemden bringen zum Bügeln. Aber, liebend gern, ja. Aber ich glaube, du wohnst im Süden von Deutschland, ne? Ich wohne in Schwabach. Ja, das ist natürlich in Nürnberg. Weit weg von Köln. Ja, weit Edith. Sehr schöne Geschichte. Ich freue mich sehr für dich und für dein Leben. Aber ich möchte noch eins sagen an alle, die was haben. So auch die zwei Freunde, der Herr, ich weiß natürlich nicht, wie schlimm das ist, ne? Mhm. Aber wenn jemand was hat, ich habe dem Professor vom ersten Moment an getraut und vertraut, wir können ihnen helfen. Mhm. Gut, wenn sie werden das, es überleben. Ja, wenn die das so klar sagen, ist das natürlich schon ein gutes Signal. Leider ja, aber können, er hat immer gesagt, sie müssen mitmachen. Ja, aber sie leider. Und ihr Körper. Ja, aber leider können die Ärzte das auch nicht immer so sagen, weil es nicht immer so ist. Ja, aber auf meinen Arzt sagt, dieses Mitmachen ist wichtig. Von mir. Absolut wichtig. Liebe Edith. Ganz, ganz wichtig. Ich freue mich. Leute, lasst euch nicht unterkriegen. Ich freue mich sehr für dich. Alles Liebe und alles Gute und schön, dass du angerufen hast. Und euch auch und euer Team ist total nett. Dankeschön, sehr nett, dass du sagst. Tschüss. Tschüss. Ciao. 1.39 Uhr, Sabine. 48, guten Morgen. Guten Morgen. Sabine. Hallo. Um was geht's bei dir? Um eine ganz, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Also ich habe geheiratet damals. Wann denn? 1986. Ja. War sehr lange mit dem Mann zusammen. Ich war 3 Jahre vorher schon mit ihm zusammen. Mhm. Ja, dann haben wir geheiratet, 86, 87 ein Kind bekommen. Mhm. Und irgendwie hat sich das entwickelt, dass er Alkoholiker wurde. Mhm. Also so richtig. Ist dann auch gestorben. Wir waren 20 Jahre verheiratet. Er ist am Alkoholismus gestorben? Ja, eine Leberzirrhose. Ach Gott, ja, ja. Mhm. Aber das Problem ist jetzt, ich habe dann relativ schnell einen neuen Mann kennengelernt. Mhm. Ja, mit dem bin ich jetzt 8,5 Jahre zusammen und genau das Gleiche. Der liegt jetzt zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus, im Koma, kann nicht selbstständig arbeiten, Leber ist im Arsch. Ist er auch Alkoholiker? Ja. War er schon Alkoholiker, als du ihn kennengelernt hast? Ja, wobei ich sagen muss, er hat mir damals erzählt, also ich, natürlich, als wir uns kennengelernt haben, hat er es nicht auf den Tisch gepackt, 4 Wochen später. Gut, aber da warst du doch schon sehr trainiert und sehr erfahren. Warum hast du dich dann überhaupt auf die Beziehung dann weiter eingelassen? Du wusstest ja was. Ich habe nicht gemerkt. Aber ab wann hast du es denn gemerkt? Also ich sag mal so, ich bin mir gar nicht sicher, ob er da schon richtig ein, in Anführungsstrichen, richtiger Alkoholiker gewesen ist, weil er hat mir direkt so einen Befund und hat so einen 3-Wochen-Entzug gemacht und... Ja gut, aber wenn es schon so weit ist mit Entzug und 3 Wochen-Entzug... Aber das war mir... Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, weil der Tod von meinem Mann, mit dem ich ja 20 Jahre zusammen war... Ja, und du hast das ja alles rauf und runter mitgemacht. Ja, aber das war gerade so kurz. Erst passiert... Und ich weiß nicht, ob ich zu dumm, zu naiv, zu blöd, ich habe keine Ahnung. Vielleicht warst du einfach auch so einsam, dass du gerne wieder eine Beziehung haben wolltest und hast über das hinweggesehen. Im Grunde genommen war ich ja niemals wirklich alleine. Ich habe ja meine Tochter gehabt, ich habe meine Brüder gehabt, meine Familie gehabt. Wie viel Zeit lag dazwischen, zwischen dem Tod und dem Kennenlernen? Nur 5 Monate. Nee, ein halbes Jahr. Ja. 6 Monate, also ein halbes Jahr. So, dann warst du mit ihm jetzt bist du mit ihm 8,5 Jahre zusammen. Ja. Wie schlimm war es bezüglich seines Alkoholismus? Gar nicht schlimm. Die letzten zwei Jahre hat sich das so entwickelt. Wie hat er denn da getrunken? Wie war sein Trinkverhalten? Also ich habe immer das Gefühl so, da ich das durch meinen ersten Mann kenne, so Kegel trinken, sag ich jetzt mal. Mhm. Also aber das war immer so... Aber ich wundere mich trotzdem, dass du das so... dass du nicht alarmierter warst. Und dass du auch jetzt noch sagst, ja, so schlimm war es nicht. Und es war schlimm, es war verdammt schlimm wahrscheinlich. Ja, und alle meine Freunde sagen auch, Mensch, bist du bekloppt. Jetzt liegt dein Freund, dein Partner im Koma. Ja. Und er wird sterben. Und ich war von da und also ich fahre jeden Tag hin. Also es gibt keine Hoffnung mehr. Also ich sag mal so, die Ärztin sagt seit einer Woche zu mir, also seit er auf der Intensivstation liegt, sagt sie zu mir, und heute hat sie zu mir gesagt, das einzige Gute ist, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die Infektion zurückgegangen ist. Er hat eine Lungenentzündung im Krankenhaus bekommen. Mhm. Hat aber sowieso Allgemeinzustand sehr, sehr schlecht. Mhm. Und die Infektion ist zurückgegangen, aber ich muss damit rechnen, dass er halt, ja. Also du musst immer in den Startlöchern stehen, aber ich habe auch noch einen Job. Du traust dich gar auch nicht, noch arbeiten gehen. Du traust dich gar nicht, das Wort auszusprechen. Nee. Ich merke das. Überhaupt gar nicht. Mhm. Ja. Weil er ist ja auch ein ganz Lieber im Grunde genommen. Also er hat nie jemanden wehgetan oder so. Ganz im Gegenteil. Zu meiner Tochter, und meine Tochter ist seine Stieftochter. Mhm. Du hast diesen Mann schon. Meine Enkeltochter ist seine Enkeltochter. Mhm. Du hast diesen Mann oder du liebst diesen Mann schon sehr. Ja, ja, natürlich. Und dann ist es natürlich egal, ob er ein Alkoholiker ist oder nicht Alkoholiker ist. Es ist ein Drama, dass dein Mann todkrank ist. Ja. Wie lange ist er jetzt schon nicht mehr ansprechbar? Seit jetzt 6 Tagen. Mhm. War ihm vorher klar, wie ernst die Lage ist? Ich kann das nicht genau sagen. Also er war ja hier noch zu Hause und ich habe ständig zu ihm gesagt, ey Schatz, du musst ins Krankenhaus. Unbedingt. Mhm. Und er wehrt sich ja gegen alles. Und ich habe mit dem Krankenhaus, ich habe mit seiner Hausärztin, ich habe echt alles versucht. Und die sagen immer zu mir, solange er sagt, nee, er will nicht, habe ich keine Handhabe. Mhm. Also im Grunde genommen war das ein Glücksfall, dass er umgefallen ist. Mhm. War ihm denn zumindest in der letzten Zeit, im letzten Jahr, in den letzten 2 Jahren klar, dass er Alkoholiker ist? Ja. Das schon. Das hat er akzeptiert. Ja. Was hat er denn gegen den Alkohol getan? Nichts. Aber das liegt auch daran, er ist insolvent. Na gut, das hat damit nichts zu tun. Doch. Er wird sein Haus verlieren, er wird alles verlieren. Und er ist in diesem Haus, das hat sein Opa gebaut und so. Und ich denke, das hat ihn so extrem runtergerissen. Mhm. Wie kommt dir das jetzt vor? Du erlebst quasi dasselbe, was du schon mal in deinem Leben erlebt hast, jetzt wieder mit einem Menschen, den du liebst. Wie kommt dir das vor? Schlecht. Weil ich habe auch so das Gefühl, irgendwie scheine ich immer an, weiß ich nicht, obwohl mit meinem ersten Mann war ich ja über 20 Jahre sogar zusammen, fast 20 davon verheiratet. Wir haben eine gemeinsame Tochter. Und aber trotzdem bin ich wieder an den gleichen Typen geraten. An den gleichen Typ von Mensch vielleicht geraten. Also so auch wieder mit Alkohol und... Ja, und deswegen sage ich ja, das wundert mich, dass dir das nicht vorher schon klar geworden ist, aber offensichtlich... Ich weiß nicht, das war zu früh, glaube ich. Ja gut, aber es sind 8 Jahre gewesen, ja. Mit dem du... Aber das ist jetzt auch müßig, darüber nachzudenken. Jetzt geht es darum, dass dein Mann, dein Freund, dein Partner schwerst krank ist und im Sterben liegt. Und er hat keine Familie. Also ich bin die Einzige, die da sein kann. Mhm. Also er hat weder Mutter, Vater, Geschwister, da ist nichts. Das heißt, es kann, wenn wir jetzt in der schlimmsten Variante denken, kann jede Stunde ein Anruf vom Krankenhaus kommen, genau. Er ist gestorben. Ganz genau. Denkst du über den Tag hinaus, was dann ist? Ständig eigentlich und auch auf der Arbeit. Die haben mir jetzt netterweise jetzt bis morgen frei, ich habe morgen auch noch frei. Mhm. Ich müsste eigentlich morgen arbeiten, aber die haben mir auch frei gegeben. Und du fährst morgen natürlich dann wieder ins Krankenhaus? Ja, natürlich. Ja. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich bin einfach nur eine Kassiererin. Ja. Mhm. Aber tut ja nichts zur Sache, was nein, ich mache. Ne? Nein, natürlich nicht. Aber man ist ja eingetragen und ich muss dann sagen, Leute, ich kann nicht. Mhm. Ja, schon wieder nicht. Mhm. Was ist los? Sabine, das ist eine ganz schwere Zeit für dich in deinem Leben. Eine ganz schlimme Zeit. Es tut mir sehr, sehr leid für dich. Ja, naja, es ist schlimmer als beknackt. Es ist eine ganz schwere Zeit. Das ist, du kannst jetzt nichts mehr tun, als ihm beizustehen, an seiner Seite zu sein. Ja, genau. Wenn ich ihn dann sehe, da im Krankenhaus, mit diesen dicken Schläuchen im Mund und in der Nase und mit den Kathetern am Arm und Intensivstation und... Ja, furchtbar. Ich bin immer völlig fertig. Mhm. Das glaube ich. Und die Tatsache, dass einem die Hände gebunden sind, dass man nichts tun kann. Nee, man kann nur da sitzen, man kann hoffen, dass er es vielleicht doch irgendwie wahrnimmt, wenn du ihn vielleicht anfasst oder wenn du ihn streichelst. Naja, das mache ich ja immer. Das machst du ja. Mhm. Ich rede auch täglich mit den Ärzten und ich bin mittags da zu den Besuchszeiten. Jetzt haben sie mir erlaubt, ich darf sogar, ich muss dann 2 Stunden vorher anrufen und sag dann, ich schaffe das sonst anders nicht, ihn zu besuchen. Mhm. Weil ich zur Arbeit muss. Mhm. Da macht man das ist unser einziger Verdienst, den wir haben. Ja. Kann ich aufs Spiel setzen, das geht nicht. Nein, das ist ja auch völlig klar. Und wenn die dann eine Ausnahmegenehmigung machen, dann ist es ja auch in Ordnung. Also das fand ich schon ganz super, ne? Liebe Sabine, ich kann dir jetzt nur Kraft wünschen, dass du diese Zeit gut durchstehst. Ich kann... Naja, das Gute ist, ich habe meine Tochter. Mhm. Die steht mir bei und ist immer da, ne? Und wollen wir deinem Partner Frieden wünschen, dass er kein langes Leid zu tragen hat. Oh Gott. Pass mal auf. Ja, ist schwer. Wir rufen dich gleich nochmal an. Ich merke, du bist doch ziemlich angeschlagen. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, okay. Das machen wir. Dann legst du jetzt bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Dankeschön. Viel Kraft und alles Gute. Dankeschön, du mir. Tschüss. 1.50 Uhr haben wir. Und ich bin jetzt verbunden mit Sina und Sina ist 24. Guten Morgen, Sina. Hallo Domian. Hallo Sina. Hi, ich habe dich schon mal angerufen vor 2 Jahren. Vor 3 Jahren? Nee, 2011, vor 2 Jahren. Ah, ja. Ungefähr. Da ging es um eine Geistergeschichte. Da ging es nämlich darum, dass mich nachts immer so um 0.17 Uhr, dass da immer Geräusche vom Dachboden kamen. Ich erinnere mich, an Geistergeschichten erinnere ich mich immer sehr gut. Echt? Ja. Kannst du dich gerade erinnern? Ja, natürlich. Ja, es war ein bisschen witzig, ne? Es haben andere, ja. Da waren noch Leute, die haben das auch gehört, ne? Die hast du in dein Zimmer geholt und die haben das auch gehört. Richtig. Oh, du, was hast du für ein Gedächtnis? Nicht bei allen Themen, aber das ist ja was Prägnantes. Sowas haben wir ja nicht so oft, so Geistergeschichten. Ja, gut, das stimmt. Also es war damals wirklich, also es war wirklich echt, wirklich schlimm und aber vielleicht fasst du es nochmal kurz zusammen für die Zuschauer. Genau, die da sich nicht daran erinnern können von damals. Genau, richtig. Also es war damals halt so, dass immer um 0.17 Uhr kamen immer Geräusche vom Dachboden und das war immer so ein richtiges Poltern und das klang immer so, als würden da Schritte, also als würde sich da jemand umbewegen und in die Tische umschmeißen. Also es war halt so extrem, dass ich nachts wirklich immer wach geworden bin davon und das ging halt wirklich über 2-3 Monate ungefähr. Genau, und du bist ja auch dann irgendwann am Tag oder zu einer anderen Zeit mal hochgegangen und hast geguckt, ob da irgendwas verschoben war, aber da war nichts verschoben. Genau, nee, genau, exakt. Also da stand halt auch überhaupt gar nichts, da waren nur Wäscheleien. Ja. Genau, richtig. Also da war halt nichts und das hat sich dann irgendwie alles weitergezogen, genau. Und das Kuriose war dieses 0.17 Uhr. Genau. Warum 0.17 Uhr? Haben wir gerätselt damals. Genau, da haben wir damals gerätselt und dann hatte ich ja auch, vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass dann ich dann irgendwie auf einmal nachts wurde mir dann der Wecker eingestellt um 0.17 Uhr und das hatte ich ja dann Tag drauf irgendwie gesehen, dass auf einmal 0.17 Uhr da stand. Kannst du dich daran erinnern? Das Detail nun gerade nicht. Naja, auf jeden Fall ist das passiert und es war halt alles kurios. Da ist ja dann auch mein Buch aus dem Bücherregal rausgefallen, ja. Und genau, das von Karl Lagerfeld damals. Naja, auf jeden Fall. Haben wir, nachdem wir dann telefoniert hatten, hatten meine Freundin und ich uns irgendwann gedacht, okay, das müssen wir jetzt irgendwie alles selbst in die Hand nehmen. Wir haben das wirklich, einerseits war es gruselig, andererseits haben wir gedacht, okay, irgendwie können wir das nicht so ganz glauben. Wie spannend, du hast es rausgekriegt. Ja, was heißt rausgekriegt? Wir haben es wirklich stoppen lassen. Wie? Also, ja, pass mal auf, wir haben irgendwann gedacht, okay, eigentlich sollte man das ja nicht machen. Haben wir Gläserrücken gemacht, richtig mit dem Salzkreis und mit den Zahlen und mit Buchstaben. Mhm. Und wir hatten, kannst du dich an die Nachbarin erinnern, an diese ein bisschen esoterisch angehauchte Nachbarin, was ich dir erzählt hatte? Vage. Ja, Vage, genau. Da war eine Nachbarin, ja, aber erzähl mal. Genau, richtig. Und dann hatten wir sie auch mal irgendwie ein bisschen so ausgefragt und meinten, ja, können wir mal Gläserrücken machen? Und sie guckte uns dann nur so, nein, das dürft ihr auf gar keinen Fall machen und bloß hier nicht die Geister ins Haus holen. Haben wir aber gedacht, okay, machen wir trotzdem. Haben uns dann eine Anleitung aus dem Internet geholt, haben das dann gemacht. Und dabei ist dann rausgekommen, dass das Glas sich tatsächlich bewegt hat, weil normalerweise kennt man das ja, dass man irgendwie den Zeigefinger so angewinkelt aufs Glas legt. Wir haben aber den Zeigefinger nur von oben gehalten, quasi. Wir waren so, saßen zu sechst in der Runde und keiner konnte halt das Glas wirklich bewegen, wenn man den Zeigefinger von oben drauf hält. Kannst du dir das vorstellen? So. Naja. Auf jeden Fall ist das Glas dann wirklich über den Tisch gefahren, so quasi. Und dann sind wir alle zurückgeschreckt und haben gesagt, boah, nee, das wirklich, also was war das jetzt? Und das warst du doch und haben uns da gegenseitig beschuldigt. Aber das Glas muss ja jetzt irgendwelche Auskunft gegeben haben. Ja, was heißt Auskünfte? Es hat keine Auskünfte gegeben. Es war dann so, dass wir dann alle zurückgeschreckt sind und ich habe gesagt, okay, wir lassen das jetzt, weil es hat mir wirklich Angst gemacht. Ja. Und auf einmal irgendwie, ich weiß nicht, eine halbe Minute später ist das Glas ganz mit voller Wucht nach oben gegen meine Decke gesprungen. Nein! Doch, gerade. Sina, das ist ja wie im Horrorfilm. Das Glas ist, ich habe ja auch ein Glas hier, das Glas ist von dem Tisch hochgeschossen. Richtig, von dem Tisch hochgeschossen. Und da seid ihr nicht alle vor Schreck in Ohnmacht gefallen? Wir sind alle aufgesprungen, haben wirklich die Türen zugeschossen. Das ist ja super cool. Wenn das jetzt hier passieren würde, ja, dann könnte ich kein Wort mehr sagen. Also ich sag dir ganz ehrlich, nee, wir waren auch wirklich, also wirklich richtig erschrocken. Ich hoffe, das muss passiert man jetzt nicht. Nein, ach, das passiert nicht. Nee, ja, nee, also aber im Ernst, es war wirklich so, dass das Glas noch an die Decke flog und zersprang. Richtig, das ist ganz komisch, es ist wirklich ganz geradeaus nach oben an die Decke geflogen. Wie schrecklich. Und also dann? Und dann war halt gar nichts. Natürlich hatten wir dann total viel Angst und so. Und dann haben wir uns irgendwie nachtüber auch woanders verfrachtet, weil irgendwie habe ich das natürlich auch hier in meiner Wohnung gemacht. Und wir haben uns dann haben das dann dieser Esoterik-Tante, da haben wir das dann erzählt und dann auch total Ärger bekommen. Ja, die war natürlich völlig machen. Aus dem Haus. Eben, die war wirklich total. Aber komischerweise, seitdem war nichts mehr, kam nichts mehr vom Dachboden. Ach. Überhaupt nichts mehr. Guck mal, das war das Glas, was nach oben geschossen ist. Das war ein bestimmter Geist und der Geist hat da oben irgendwie hat den Fleiß, ja, gewarnt. Hier, mein Freund, jetzt hör auf hier, lass die Mädels in Ruhe. Ja, ich weiß es nicht. Also es ist natürlich alles wirklich ein bisschen kurios und wir haben, wie gesagt, weißt das du, ist jetzt auch schon Sina, ein bisschen. Du erzählst ja mir das mit, das Spektakulärste, was du erzählst, ist das mit dem Glas. Und, ja, und das erzählst du so. So ganz normal, das Glas ist eben an die Decke gesprungen. Wenn das so war, ist das mega spektakulär. Das ist richtig spektakulär, ja, aber das ist ja auch schon wieder anderthalb Jahre jetzt ungefähr her. Ja, deswegen ist das für dich jetzt schon eine alte Jacke. Du hast das wahrscheinlich schon 100 Mal erzählt, irgendwelchen Freunden und Freundinnen. Richtig, genau. Ich habe auch schon 100 Mal alles davor, was passiert ist, erzählt zu allen Leuten. Mann, ihr habt aber Nerven, was ihr da macht. Ja, ich weiß auch nicht, ob das ganz so cool war von uns, weil ich meine, wie gesagt, danach ist halt nichts mehr passiert und es ist auch seitdem immer ruhig gewesen bis jetzt vor kurzem. Es kommen halt keine Geräusche mehr vom Dachboden. Konntest du denn danach, dann nach diesem spektakulären Vorfall mit dem Glas, konntest du da dann wieder normal in dieser Wohnung wohnen und schlafen? Nein, ich konnte hier nicht schlafen. Ich war auch 2-3 Wochen war ich auch gar nicht hier. Also ich habe echt. Aber du wohnst jetzt immer noch in der Wohnung? Ich wohne immer noch hier in der Wohnung, ja. Das ist ja verrückt. Wir haben ja nächste Woche, hast du ja vielleicht gerade gehört, das Thema das Böse. Das Böse. Ja, das Böse. Glaubst du, dass es das Böse so an sich gibt? Nicht nur böse Menschen, sondern das Böse überhaupt? Also ich glaube so an böse Energie, in dem Sinne an schwarze Energie oder auch Das wäre es also, ja. Eben, genau, also daran glaube ich schon. Mhm. Also jetzt nicht nur in Menschen, glaube ich, das gibt's auf jeden Fall. Und ich glaube auch ein bisschen, ja, wie gesagt, an sowas Übernatürliches. Das klingt für viele Menschen ja immer, ja, nee, so an sowas glaube ich nicht und so, aber ich glaube da schon dran. Für viele klingt das albern. Ich glaube auch, genau, dass das meiste Humbug ist, aber das habe ich schon immer wieder gesagt hier, ich glaube, dass es ganz wenige Fälle gibt. Die kann man nicht erklären und die sind eben wirklich irre. Und richtig. Ich habe das bisher noch nie erlebt. Wahrscheinlich Gott sei Dank, weil es würde mich schon umhauen. Das haut auch wirklich um. Also ich muss auch sagen, komischerweise, seitdem das passiert ist, da vor anderthalb Jahren, habe ich auch keine Angst mehr vor sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier schlafe und denke, oh mein Gott, ja, wenn das jetzt passiert, kriege ich mega Angst. Das habe ich irgendwie gar nicht das mehr. Das finde ich wiederum interessant, dass du dadurch jetzt nicht noch ängstlicher geworden bist. Weil nee, gar nicht. Du hast dir die Erfahrung gemacht, irgendwelche Kräfte gibt es da. Aber du begreifst ja, wir begreifen ja diese Kräfte nicht. Genau, man begreift es nicht, aber ich weiß, dass mir nichts passiert. Deswegen, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass mir persönlich nichts passiert und mir ist auch nichts passiert. Ja. Und aber es ist schon sehr abgefreakt, das muss ich wohl zugeben, auf jeden Fall. Was für ein schöner Werbehinweis wirklich für unser Thema nächste Woche, das Böse. Dass du nochmal angerufen hast. Glaubst du, ruft an. Ich hatte gerade gesagt, glaubst du an das Böse? Noch konkreter gefragt, glaubst du an den Teufel? Nein, daran glaube ich nicht. Also wenn, dann wäre das sowieso, würde ich sagen, wäre das ein Widersacher, weil Teufel klingt immer so extrem. Aber eigentlich, also ich glaube nicht direkt, dass es einen Teufel mit Hörnern gibt. Ja, mit Hörnern ja nicht, schlimmer noch. Nicht greifbar, den Satan als Kraft. Aber man muss ja auch dazu sagen, weiß man denn überhaupt, ob das Leben die Realität ist oder ob der Tod vielleicht die Realität ist? Jetzt sind wir in der Philosophie und die können wir jetzt nicht weiter fortführen. Liebe Sina, vielen, vielen Dank, dass du nochmal angerufen hast. Das war super spannend. Sehr gerne. Und sehr gerne, gute Nacht in deiner Wohnung. Danke, ciao. Schönen Feierabend. Danke, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Valentin Kircher und wir sind in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder da mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und nächste Woche Mittwoch das Böse. Bis dann, ciao.